beat on the beat. Die Bitch blickt zu mir auf, weil ich Apple Watches kauf. Du strengst dich an und machst ne Tastatur. Was für ein Witz, ich hab ne Apple-Uhr. Ich hab ein iPhone und die Uhr von Apple. Ich komm an einem Rari, Bitch, nenn mich Vettel. Ich bin der Beste, wo ist meine Mädel? Mache kein Rap mehr, das ist Heavy Metal. Kaufe alle Produkte von Apple, sitz im White House oder dem Kreml. Du willst ein Battle, ich fick deine Ho. 3000 Euro nur mit deiner Show. Hab keine anderen Hobbys als Dow. Von meiner Visa-Card rieselt der Snow. Fuck ab den Pump bei der Bau. Hab einen Fernseher auch auf dem Klo. Du bist jetzt leise, weil ich dich bedroh. Schau in den Lauf von der Pistole und blau. Leute in Germany sind planlos. Feiern schlechte Rapper, ich beende dieses Chaos. Fickt euch mit der Ironie. Ich sag echtes Louis V. Die Medien sind Lutscher. Ich bin Fame wie Martin Luther. Fick deine Mutter nicht. Ich will deine Freundin. Was ich für Klamotten trage, kannst du nicht erträumen. Ich mach den Schiff für die richtigen G's. Leute, die sagen, ich will es verdienen. Leute, die sich nicht zufrieden geben. Ich will alles in diesem Leben. Die Bitch blickt zu mir auf.